von Tor 3 von Max von Malotki. Regie Thomas Neutzbach. Ist okay. Ich kann damit umgehen. Du kannst es ruhig sagen, Demo. Kein Problem. Konfrontier mich damit. Du bist brillant. Japp. Hau es raus. Inwiefern genau, Senior? Brillant, weil... Ja, du hattest recht mit der Programmierung. Wir sind, wow. Wir fahren bestimmt 18% weniger Belastung auf dem Gesamtsystem. Wie hast du das nochmal genau angestellt? Ich habe mich gegen den kleinen, snobistischen Code-König durchgesetzt, der vor mir in seinem Rollstuhl schwitzt, weil er nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Oh, du kleine Drecksau. Natürlich weiß ich, wie du das gemacht hast. Ah, vielleicht erkläre ich es dir, wenn du mich auf eine Pizza einlädst und... Megan Ziska, ist die hier? Jo, das bin ich. Mantonucci will dich sehen. Büro. Okay, danke. Wahrscheinlich will er mir gratulieren zu meiner brillanten Leistung. Ich glaube auch. Der hat so eine kleine Lampe auf seinem Schreibtisch. Die leuchtet immer rot, wenn du gerade Oberwasser hast. Ich habe mir immer vorgestellt, dass Mantonucci in seiner Freizeit den Stromzähler beobachtet. Okay, klingt nach einem Mantonucci-Hobby, das stimmt. Wahrscheinlich ist ihm aufgefallen, dass das Forschungszentrum seit 10 Minuten signifikant viel weniger Energie verbraucht. Du sprichst das Wort signifikant so breitschultrig aus, als hätte es zwei Silben mehr. Bringst du mir einen Kaffee mit, wenn du mit Angeben fertig bist, ja? Ich brauche immer noch genauso viel Energie wie sonst. Mach ich, hast du dir verdient. Hau ab, sonst musst du noch zugeben, dass es Teamarbeit war. Ich liebe diesen Kerl. Demo und ich arbeiten seit Anfang der Unizeit zusammen. Er hatte schon vor 2 Semestern Angebote vom militärisch-industriellen Komplex. Drohnenintelligenz, Flottenoptimierung, Feindberechnung. Unser Fachbereich war immer schon ein beliebtes Sprungbrett für diese Ecken. Natürlich. Offiziell arbeiten wir an Reactive Traffic Mapping Lösung und Rush-Hour Regulierung. Ich würde sagen, Nahostregulierung trifft es besser. Guten Tag. Kommen Sie. Setzen Sie sich, Frau Ziska. Was macht das Projekt? Wir hatten heute den Durchbruch, Herr Mantonucci. 18% Optimierung innerhalb des Systems. Fast ein Fünftel. Bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert. Megan, ich muss mit Ihnen über das kommende Semester sprechen. Scheiße. Er benutzt meinen Vornamen. Haben Sie schon einen Platz? Das hat er das letzte Mal gemacht, als er mir gesagt hat, dass ich die Klausur nicht bestanden habe. Ich habe mehrere Firmen angeschrieben, wie alle im Kurs. Sie wissen, es wird schwer werden, mit Ihrem externen Equipment etwas zu finden. Sie meinen, weil ich keine Implantate habe? Haben Sie schon mal überlegt, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, ins Wissensmanagement zu gehen, statt Live-Programmierung zu machen? Ich soll... Haben Sie meine Mutter? Meine Mutter hat Sie angerufen. Ich kann es verstehen, wenn Sie nach dem Vorfall erstmal nichts von Implantaten wissen wollen. Ein fürchterlicher Schlag für die ganze Familie. Hat meine Mutter Ihnen gesagt, ich hätte Angst vor Implantaten? Hat sie das gesagt? Ich will Ihnen nur helfen, Megan. Ich brauche keine Hilfe, Dekan Mantonucci. Ich werde nächstes Jahr Praxis machen. Das Projekt läuft spitze. Ich möchte, dass Sie einen Moment Pause machen und sich die Zeit nehmen, zu überlegen, was Sie wirklich wollen. Ziehen Sie mich vom Projekt ab? Demo kommt erstmal alleine klar. Nehmen Sie sich die Zeit. Vielleicht ist das auch einfach alles zu viel Druck. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Alles wird gut, Megan. Man kann auch ohne Implantate einen guten Job finden. Nur vielleicht nicht in den ganz so anspruchsvollen Bereichen. Aber das ist keine Schande. Sie sind eine der Besten. Oh Gott, ich hasse meine Mutter. Stopp. Ergänzung. Ich hasse vor allem meinen Bruder. Oh Gott. Dieses egoistische Stück Scheiße und seinen Exitus. Abgenippelt bei der OP. Es mussten ja unbedingt Implantate vom Billiganbieter sein. Alles, was von ihm übrig ist, ist ein Backup. Ein fucking Backup, weil sie nicht sein Gehirn retten konnten. Und jetzt warten wir auf den Reboot. In 30 mal 30 mal 30 Zentimeter Cube. Oh Liebling, lass uns das nicht so hart ausdrücken. Du weißt, er hört uns vielleicht. Und dieser Piepton. Ich raste aus. Aber hey, da ist ja diese winzige Chance, dass er wieder aufwacht. Künstliches Nervengewebe. Chancen gibt's immer, ne? Ich hasse meinen Vater dafür, dass er nichts dazu sagt. Möchtest du Mantonucci noch mit reinnehmen oder hast du einfach nur deine ganze Familie? Sollen wir es darauf runterbrechen, ja? Du hast gut reden, Rollstuhlboy. Rollstuhlboy hat jedes Recht. Oh, was habe ich dir denn jetzt schon wieder getan? Du darfst dir doch jede Erweiterung reinschrauben mit deinem Gebrechen. Der Behinderte hat jeden Bonus verdient. Der Behinderte kriegt den Scheißparkplatz! Ja, klar. Ja, ich bin richtig gut dran, stimmt. Ja, du parkst ihn nämlich ab heute alleine. Empfinde nur ich das so oder projizierst du deine negative Stimmung auch pauschal auf mich und meine guten Freunde, die restlichen Menschen mit Handicap auf dieser Welt? Deinen ach so überlegenen Sarkasmus kannst du dir sparen. Hast du eigentlich, meinte Nucci, den Vorschlag gemacht, mich vom Projekt abzuziehen? Na klar. Ich nehme Antonucci immer mit in meine Behindertenbar und wir entscheiden dann bei einem Bier über die Schicksale der Menschen. Wundert mich eigentlich, dass dein Bruder nicht aufwachen will. Den ganzen Spaß mit dir, den hab jetzt nur ich. Sie ist halt angepisst. Also manchmal bin ich echt froh, dass ich dich hab. Alleine wäre mir das nicht aufgefallen. Okay, Brüderchen, jetzt komm mal runter. Denk dir einfach, du hättest mich verloren. Wie traurig du dann wärst. Ich bin der coolste Typ, den du kennst. Ja klar, sag mir lieber mal die neue Bude. Dachte schon, du fragst nie. Das hier ist die Eingangshalle. Der Fußboden ist eine gigantische Eisplatte, unter der zwei Wale schwimmen. Ah, subtil. Müssen Wale nicht zwischendurch mal atmen? Musst du hier atmen, Schlauberger? Und wie siehst du eigentlich aus? Was ist das für ein pixeliger Avatar? Alter, das ist eine Retro 8-Bit Jump-and-Run-Skin. Heute ist Hurricane Day. Du kriegst aber auch gar nichts mit. Ich musste die Bude einrichten. So, wenn man durch die Flügeltüren geht, kommt man ins Wohnzimmer. Der Balkon links hat als Ausblick eine HD-Simulation von Vulkan. Oh, Star Trek, nice. Der rechte Balkon... Natürlich brauchtest du zwei. Ach, insgesamt sind... Okay, der rechte Balkon... ...ist eine originalgetreue Nachbildung von Nefarians Balkon im Blackwing Lair bei World of Warcraft. So geil, Gero. Wenn ich den Job kriege, kann ich mir schon während der Uni-Zeit so eine Bude holen. Oder wir könnten zusammenziehen. Eine WG! Wie geil wäre das denn? Ich mach das Studium von hier aus zu Ende und... Du machst gar nichts hier zu Ende. Und du gehst schon gar nicht komplett online. Jetzt erzähl mir bitte nicht, du hättest keinen Platz. Du kannst die Körperentscheidung gerne treffen, wenn du mit der Uni durch bist und vor allem ein, zwei Firmen gesehen hast. Vorher nicht, Alter, versprich mir das. Falls du dich nicht mehr daran erinnern solltest, weil du jetzt schon seit 5 Jahren dein Online-Leben führst. In real life bin ich ein behinderter, kleiner Rollstuhlkrank. Trotzdem wirst du deinen Körper noch nicht aufgeben. Es ist ein Privileg, einen zu haben. Ich mache die Nummer hier bis 45, dann stehe ich aus dem Koma auf und kaufe mir eine eigene Insel in Neuchina. Privileg. Lol. Wer braucht eine Insel, wenn er 8 Balkone hat? Wenn du 5 Jahre hier drin wärst, würdest du mich verstehen. Die machen bei der Bewerbung nicht umsonst so Psychotests mit dir. Man muss es aushalten können. Das ist der Job, oder? Du bist frustriert. Ich hab dir gesagt, wechsel nicht zu dem Stromunternehmen. Es ist boring für die, als Bodyless Industry Being zu arbeiten. Viel Geld, dumme Tasks. Komm, ich zeig dir die anderen Balkone. Der Körper ist vergänglich, aber Ihre Seele hält ewig. Buchen Sie als Teil Ihrer Krankenversicherung den Cube-Standard und retten Sie Ihr Leben, egal was passiert. Werden Sie unsterblich. Jeremy? Kannst du mich da drin hören? Jeremy? Kleiner Bruder. Jeremy? Sie sagen, man soll mit dem Kubus reden. Hallo Jeremy. 30 mal 30 mal 30 Zentimeter Restleben. Hallo. Und irgendwann wachst du darin auf und dein Bewusstsein Jeremy. Verbindet sich mit dem neuronalen Netzwerk und bla bla bla. Wiederauferstehung, bla bla bla. Entnehmen Sie bitte unserer Werbebroschüre, bla. Du Penner! Weißt du eigentlich, dass ich wegen dir mein Studium nicht so weitermachen kann? Du beschissener Online-Junkie. Selbst wenn du aufwachen solltest, bist du online-only. Weißt du, was ich mache? Wenn du wirklich wieder aufwachst, sag ich keinem ein Wort. Sondern ich verkaufe dich einfach als natürliche Intelligenz an irgendein Konsortium in Fernost. Und dann lasse ich dich als namenloses Industry-Being für mich schuften. Na? Da wird dein Piepen schon lauter, was? Du bist so ein Egoist. Du weißt schon, dass ich jetzt mit Mom und Dad alleine bin. Wie soll ich das aushalten? Nimm dir bitte was zu essen und füll deinem Vater auch auf. Sehr gerne, Mutter. Ich nehme mir selbst. Ess dir mal. Hast du mit dem Dekan telefoniert? Nein, warum sollte ich? Rosenkohl. Lügnerin. Fantastisch. Ach, jetzt fange ich schon wieder damit an, Megan. Du machst das mit dieser Kubus-Scheiße nur, weil du glaubst, dass es dir im Wahlkampf was bringt. Megan. Kannst du mir vielleicht doch etwas von den Kartoffeln auffüllen? Erleben Sie auch die verletzliche Seite von Tanilka Ciska, ihrer neuen Verteidigungsministerin, die weiß, was Tod bedeutet. Megan, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Geh auf dein Zimmer. ...zu weit gegangen. Sie ziehen mich wegen deinem Anruf vom Projekt ab. Nur weil Jeremy mit 16 zu einem Billigverdrahter gelaufen ist, kannst du mir nicht verbieten, mir Anschlüsse einsetzen zu lassen. Ich werde 21. Ich habe niemanden angerufen. Mal ein ganz anderes Thema, der Holunder. Jeremy wollte die fürs Zocken. Er ist verdeckt. Ich brauche das fürs Studium. Karriere, Mama, das Wort sollte doch selbst dich erreichen. Ich habe den Dekan nicht angerufen. Also Schluss jetzt mit diesem Blödsinn. Wir haben auch noch andere Sorgen als deine Zukunft. Der weiße Van steht seit einer Woche genau vor dem Holunderbusch. Klar, deine Zukunft. Und wenn ich mir Implantate machen lasse, schlägt das viel zu große Wellen für deine Zukunft. Ich liebe diesen Busch. Megan, denk doch bitte einmal an die anderen. Wenn du dich mal ein bisschen früher für andere Menschen interessiert hättest, wäre dein Sohn jetzt nicht in einer kleinen Box und würde piepen, bis wir ihn abschalten. Geh auf dein Zimmer, Megan Josephine. Ach, das ist also der demokratische Dialog, von dem du immer im Fernsehen sprichst. Megan, hör zu. Du wirst heute Abend Wache schieben. Dein Vater hat recht. Wir sollten uns nicht streiten. Was soll das heißen, Wache schieben? Wir gehen aus. Aber das ist gut. Das ist doch gut. Also ihr geht mal wieder raus. Und du weißt, wenn... Wenn das Licht angeht... Rufst du uns an. Versprich es mir. Wenn das Licht angeht und der Kubus piept, rufe ich euch an. Gut. Wo geht ihr hin? Ins Theater. Als ob wir das nicht schon zu Hause hätten. Aber ist eure Entscheidung. Bitte fang jetzt nicht wieder an. Warum parken die ihren weißen Van genau vor meinem Holunder? Bitte? Wovon redest du überhaupt? Ach, ich freue mich nur auf die Vorstellung. Da ist das Geräusch. Abklatsch eines Herzschlags. Nicht mal der hässliche Neffe des EKG. Hier pumpt gar nichts. Der Kubus will nur Aufmerksamkeit. Ich bin hier. Ich bin die ständige Erinnerung daran, dass dein Bruder tot ist. Super, oder? Es gibt Leute, die ausgerechnet haben, wie viel ich pro Piepen koste. 1,20 €. Bist du noch dran? Hab mich vom Sound einhören lassen. Ja, Audio-Only macht mich auch immer ganz mürbe. Warum treffen wir uns eigentlich nicht im Meet-em-up-Spiel? Hast du die neue Grafik schon gesehen? Particle Engine. Oh, die ist so geil. Was haben wir noch mal gerade? Wir waren stehen geblieben an dem Punkt, wo du dich noch einmal ausführlich entschuldigen wolltest. Bei mir, mit heißem Sex. Witzig, Demo, witzig. Aber Part 1, ja. Entschuldigung. Ah. Für die Scheiße, in der ich stecke. Es fühlt sich wunderbar an, wenn ein Mensch sich so ganz ehrlich öffnet. Och, mein kleiner Emo-Demo. Oh. Warte, das muss ich laut machen. Hast du auch die ARD laufen? Warte, ich schick dir mal den Stream. Vanilka Ziska, das erste Mal seit dem Tod ihres Sohnes in der Öffentlichkeit. Guckst du? Es ist das Hauptthema der letzten Wochen. Sie ist das Zugpferd ihrer Partei. Designierte Verteidigungsministerin des Landes. Was denken Sie? Das gibt's nicht. Dieser Sohn in der Box. Ich würde das nie machen. Das ist doch Konzerndreck. Ich meine, guck mal, wie viel Geld verdient eigentlich die Hoffnungsindustrie? Politikerin ist sie. Darf man nie vergessen. Da ist alles mit einkalkuliert. Jetzt gewinnen die Wahl. Ich weiß nicht. Bestimmt, oder? Ach nee. Das tut mir so leid, alles. Also ich könnte nicht ins Theater gehen mit dem toten Kind zu Hause. Umfragewerte deuten allerdings... War doch klar, dass sie das alles so zusammenschneiden. Nein, es wird schneller. Ja, machen die doch immer so. Total emotionalisiert alles immer. Bla, bla. Demo. Der verdammte Kubus. Hm? Das Piepen, hörst du das nicht? Im Moment, warte mal. PDF. Kannst du mal... Ja, ich bin gerade dran. Seite 22, Signalinterpretation. Hast du die Bedienungsanleitung? Nee, ich lese einen Comic. Also, schnelles, helles Piepen ist gleich Vorbereitung für die neuronale Wiederauferstehung. Mhm. All rights reserved. Die haben sich für das Wort wirklich ein Copyright geholt? Die haben sich das schützen lassen? Warum? Demo, was mache ich denn jetzt? Okay, sorry. Mit ihm reden. Also, bis er redet, jedenfalls. Also, das steht hier. Bruderherz? Bruderherz? Du darfst nicht so nett sein, sonst erkennt er dich nicht wieder. Wer weiß, was er da drin gerade erlebt? Naja, ist wahrscheinlich genauso scheiße drauf wie du nach dem Aufstehen. Haltet mal alle die Backen, ich glaube, er wacht auf. Schön, das ist schön. Wenn er aufwacht, oder? Das ist doch schön. Ich habe gesagt, backe, Drachinger. Aber ich finde, dass Drachinger da nicht ganz unrecht hat, Trias. Es ist eigentlich ganz schön. Du weißt, dass du in der Virtualität aufwachst, wenn dein Mund nicht trocken ist, deine Augen nicht verklebt sind und über dir ein kleiner Drache und eine sprechende Frucht schweben. Okay. Das ist ganz gut. Weil, wenn du nur das Licht mit der hilfreichen Stimme sehen würdest, könntest du auch denken, du bist abgenippelt und kriegst im Himmel gerade das Tutorial. Guten Morgen, Nummer 00012912. Ich bin Ihr Führungslicht. Wählen Sie jetzt Ihren Avatar. Mit Ihrem jetzigen Punktestand können Sie zwischen den Varianten 1 wählen. Wenn ich jetzt laut Berater sage, ja, werde ich dann zu jemandem durchgestellt, der Ahnung hat. Ist witzig. Ich lach nicht, sonst kriege ich wieder nur drauf. Kann man als Drache eigentlich auch ein gebranntes Kind sein? Hi, ich bin Trias. Hi. Wenigstens einer, der normal aussieht. Sag mal, was ist das hier? Du meinst die Wüste? Die Wüste ist die Einstiegsumgebung. Ist das so eine Art Aufwachsimulation für nach der OP? Haben die gar nichts von gesagt. OP? Ja, OP. Ich hatte gerade eine OP. Weswegen bist du hier? Ist das jetzt so ein Test, ob ich noch weiß, wo oben und unten ist? Wählen Sie jetzt Ihren Avatar. Entscheiden Sie sich für Modell 1. Ah, lass dir ruhig Zeit mit der Auswahl. Es gibt nur ein Modell. Kannst du dich erinnern, welche Abteilung du zugeordnet warst? Okay. Das ist jetzt so ein Standardtest. Okay. Gut, ich mach mit. Ich bin gesund im Kopf. Jeremy Ziska. Meine Abteilung ist, ich bin Schüler. Das meint ihr doch wahrscheinlich, oder? Ach ja, und mein Lieblingsgericht, Pizza mit Anchovies. Keine Abteilung? Nicht zu fassen. Er muss es sein. Ey, wer sind die beiden? Meine Pets. Habe ich mal gesammelt. Drachinger, der kleine Drache und Masur, die lachende Papaya. Der kleine Drache und die lachende Papaya. Hi. Hi. Hi. Du sollst mich nicht immer nachmachen. Okay, das reicht. Ich bin wach. Ihr könnt mich aus der Simulation rausholen. Ich bring dich am besten mal zum Obersten. Oh, come on, Leute. Mann, ich bin wach. Wollen wir? Meinetwegen. Signore Grimaldi, hier spricht BIP Nummer 12. Sie wollten Nachricht erhalten, sobald der Kubus Aktivität anzeigt. Seit wann? Etwa einer Minute. Prognose? Noch im Traummodus, aber er wacht auf. Sicher? Sollen wir ihn abschalten, Signore? Nein. Holen Sie ihn raus und schieben Sie es auf das Mädchen. Gott, ich bin wirklich aufgeregt. Jeremy? Tu mir einen Gefallen, Mac. Also, wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, du schmeißt das... Also, du machst nichts kaputt. Bitte, also, du bleibst, ja? Hallo? Oh. Hallo? Jeremy? Da. Hey. Kannst du mich hören? Scheiße. Jeremy, was ich bin's. Das? Ich will sofort mit meinem... Jeremy, ich bin's. Megan. Abteilung 15. Bolter. Hör zu, du bist verwirrt. Du musst dich beruhigen, okay? Megan, was ist los, Megan? Ich verstehe kaum was. Identifikationsnummer 31. Wer? Du labert irgendwas von... Warte mal, ich glaube, meine Eltern kommen gerade nach Hause. Hm? Flur gesichert. Küche gesichert. Das ist definitiv nicht Jeremy. Demo, das sind definitiv nicht meine Eltern. Ich verlange, dass meine Tochter sofort in meine Obhut entlassen wird. Ja, wie gesagt, Frau Abgeordnete Ziska, wir haben Sie nur zu Ihrem eigenen Schutz mit aufs Revier genommen, ja. Wenn ich erfahren sollte, dass Sie Fingerabdrücke genommen haben oder sie durchsucht worden ist, dann werde ich mich beim Polizeichef persönlich über Sie beschweren. Ja. Haben Sie verstanden? Ja, wir sind so diskret wie möglich vorgegangen, Frau Abgeordnete. Natürlich, diskret. Darum stehen draußen auch nur 5 Pressefotografen. Wenn Sie wünschen, Frau Abgeordnete Ziska, können Sie über den Hof aus dem hinteren Tor fahren, ja? Tada! Megan! Gott sei Dank bist du da. Sie haben nicht hier, Meg. Mama, die haben den Kubus mitgenommen. Irgendwelche Typen mit Waffen und Mützen und in dem Kubus, da war gar nicht Jeremy. Bist du komplett verrückt geworden, Megan? Was? Dein Vater hat mich gebeten, nicht zu hart mit dir zu sein, aber das geht zu weit. Mama, die sind bei uns eingebrochen. Natürlich, während du zu Hause warst und sie haben nur den Kubus mitgenommen, weil der ja für andere so wertvoll ist. Mom! Ich weiß, dass du zurzeit Aufmerksamkeit haben willst. Wahrscheinlich hat dir die Sache mit deinem Bruder mehr zugesetzt, als ich dachte. Aber so eine Show abzuziehen, weißt du, was das für meinen Wahlkampf bedeutet? Sie haben mich entführt, meinen Bruder gestohlen. Und du redest von Wahlkampf? Sag mal, spinnst du? Sie werden mich morgen Abend bei Hart aber fair fragen, ob ich nicht mal lieber mehr Zeit mit meiner Familie verbringen sollte, statt ins Theater zu gehen. Du spinnst. Definitiv. Ich versuche, das alles hinzukriegen und du versaust alles! Aber sie haben die Tür aufgebrochen! Der zuständige Ermittler hat mir bereits erzählt, dass du dich ziemlich dilettantisch angestellt hast. Die Tür bezahlst du von deinem Taschengeld. Ich? Du stehst unter Hausarrest, bis der Kubus wieder zu Hause ist. Bis du gesagt hast, wo du ihn versteckt hast. Wenn das Ding kaputt ist... Mama, er lügt! Der Typ lügt! Frag die Nachbarn. Da war ein Sturmkommando. Die muss doch irgendjemand gesehen haben. Kein Wort mehr. Wir fahren jetzt nach Hause. Dein Vater ist unglaublich enttäuscht. Jeremy, du bist sicherlich erschöpft. Setz dich. Wenn sie dich in einer virtuellen Umgebung in ein Indianerzelt führen, in dessen Mitte eine Steampunk-Stereoanlage steht und wo dir ein Häuptling mit John-Lennon-Brille einen Platz anbietet, dann spielst du besser mit, weil der Programmierer hatte offensichtlich nicht alle Latten am Zaun. Und wer weiß, was er sonst noch in petto hat, wenn du nicht spurst. Was ist das hier? Indianerspiele in Disneyland oder was? Es ist die Umgebung, die wir uns ausgesucht haben. Magst du lieber das alte Japan? Wobei ich finde, dass das auf Dauer ein bisschen öde ist. Und die Schreie lassen sich nicht leiser stellen. Oder das hier hatte ich lang. Die Kommandozentrale von Goldfinger. Schön weitläufig. Hey, darf ich auch mal? Leider nein. Die Features muss man sich erst freischalten. Setz dich doch. Tee? Tee. Also hinsetzen und Tee trinken ist wahrscheinlich mit die unsinnigste Aktion in der virtuellen Simulation. Wenn du der Typ bist, der darüber entscheidet, ob ich aus der OP aufwachen darf, dann... Das bin ich nicht. Mein Name ist Farim. Wow. Toll! Der Name bringt nochmal so eine zusätzliche orientalische Farbe rein. Mann, als ob sie noch nicht bunt genug wäre. Wollt ihr, dass ich einen epileptischen Anfall kriege, oder das was? Das hier ist keine postoperative Aufwachumgebung. Ja, wo bin ich dann? Setz dich! Ja, okay, ist ja gut. Ich setz mich ja. Es wurde berichtet, dass du kommst. Berichtet? In der Prophezeiung. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Online-Gaming als Aufwachtest, sowas. Und ich bin euer Held, ne? Vom Himmel gefallen bin ich. Wie lange habt ihr schon Probleme in Skandinavien? Hä? Ich hab gefragt, wie lange ihr schon Probleme habt in Skandinavien. Du meinst die evakuierten Gebiete in Norwegen, oder was? Ach, also, weißt du nicht, warum? Die seismische Katastrophe? Schon mal gehört? Ach, das erzählen sie euch. Ja, sowas lernt man in der Schule. Und wann hat die EU mit der Virtualisierung menschlichen Bewusstseins angefangen? Stopp mal jetzt. Soll das hier ein Geschichtstest werden oder was? Ich bin fit. Gut, ich sehe kleine Drachen und Hunde mit Flügeln, aber mir ist zumindest nicht schwindelig. Ich muss nicht kotzen, ich würde einfach gerne aufwachen. Aber das kannst du nicht. Weil? Weil du in einem Gefängnis bist, Jeremy. Ah. Ja. Ja, ich komm ja. Meine Fresse, Megan. Oh, super Idee. Nimmst du mich auf, Demo? Naja, deine Mutter hat mich angerufen und gesagt, wenn du auftauchst und ich dich reinlasse, verklagt sie mich. Also lässt du mich rein. Habe ich eine Wahl? Danke. Was hast du rausgefunden? Also, ich war im Institut Ja, und habe auf unserem Projektserver den Innenstadtverkehr der letzten 12 Stunden gesichert. Das würde dich interessieren. Ist was drauf? Hier. Das ist eure Straße. 3 Sekunden vor dem Zugriff. Kein Auto, nichts? Ja, und zwar in einem Umkreis von 1 Kilometer. Hast du denn mal... ich hab's gecheckt, hallo? It's me, okay? Also, da. Ich sehe nichts. Genau. Ruhig. Wohngegend, wunderbar. Das wolltest du mir zeigen? Nope. Ich wollte dir den hier zeigen. Schräg vor eurer Haustür. Was ist das? Ein Wasservan. Jetzt pass auf. Und bam! 5 Sekunden später steht ein Sturmkommando auf eurer Veranda. Hast du keine Bilder dazwischen? Mehr war nicht im Speicher. Oh, ja, ja, toll. Aber hier. Da. Man sieht, die Türen vom Van sind offen. Der Holunder. Der was? Der. Mein Vater beschwert sich seit Wochen, dass da ein weißer Van vor seinem Lieblingsholunderbusch steht. Warte mal, du meinst, die stehen da seit... Wahrscheinlich von Anfang an. Hast du... Ach, na klar. Ich habe gleich mehrere Satelliten zum Tracking eingesetzt, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe zwar nicht gesehen, wie er gekommen ist, aber ich habe ihn wegfahren sehen. Und? Ich kann dir zeigen, wo sie ihn abgestellt haben. Nein. Was machst du da? Deine Tochter ist weg und... Im Ernst, was tust du? Gnade Ihnen Gott, dass es wichtig ist. Du telefonierst jetzt mit deinem alten Kumpel aus Frankreich. Er hat mich gebeten. Madame, die Leitung ist jetzt verschlüsselt und der französische Verteidigungsminister ist jetzt bereit, mit Ihnen zu sprechen. Tanilka, ich habe von der Sache mit deinem Sohn gehört. Es tut mir so leid. Es ist lieb, dass du anrufst, aber es ist gerade... Es ist wichtig, dass du kommst. Dass ich komme? Ich rufe dich in meiner Position als französischer Vertreter des Gremiums an. Es ist ziemlich klar, dass ihr die Wahl gewinnen werdet und dass du in ein paar Wochen das Verteidigungsministerium bekommst. Aber wir müssen jetzt... Ja, ich sag's ihr. Du musst jetzt ins Hotel Adlon kommen. Pierre, meine Tochter ist weggelaufen. Ich kann doch jetzt nicht... Die anderen sind auch da. Was soll das heißen? Die anderen sind auch da. Grimaldi, die Norweger, Drumsmith, etc. Alle. Der komplette Stab? Alle Verteidigungsminister der Union. Alle in Berlin? Warum ist mein Büro nicht informiert? Weil es um etwas geht, das im inneren Kreis bleiben muss. Hörst du, Tanilka? Auch dein Mann darf ja. nicht... Ja. Gut. Ein Flieger steht für dich bereit. Wir erwarten dich in einer Stunde. Ich muss nach Berlin. Was? Enzo. Du musst nach Berlin? Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, wow. Unsere Tochter ist abgehauen und nicht auffindbar. Ganz zu schweigen von dem elektronischen Gerät, in dem der letzte Rest Hoffnung darauf steckt, noch einmal mit unserem Sohn zu sprechen. Auch weg. Und du verschwindest auf Ansage. Sag mal, bist du wahnsinnig? Das hier ist ein Online-Gefängnis? Du wusstest nicht, dass sie existieren? Klar wusste ich davon. Anfang des 21. Jahrhunderts fing es an. Eigentlich alles prima. Durchbruch in der Medizin. Das Bewusstsein eines Koma-Patienten wurde in einen Computer überspielt. Die Vitalfunktionen hingen nur noch an Maschinen. Nachdem er 2 Jahre kein Wort gesprochen hatte, trafen ihn seine Verwandten erstmals quicklebendig in einer eigens entworfenen Online-Umgebung. Er freute sich so, endlich wieder reden und agieren zu können, auch wenn es nur online war. Der Mensch hatte eine weitere Grenze überwunden, auferstanden von den Toten. Vorausgesetzt, dein Körper war nicht ganz tot. Wenn doch, dann haben sie dein Bewusstsein in so eine künstliche Box gesteckt und wie bei einem Tamagotchi drauf gewartet, dass du irgendwann Piep sagst. Aber auf dieser Basis drückte Italien vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein wichtiges Urteil durch. Lautet das Urteil des EGMR in diesem Fall, dass, wenn Leben durch den Körper lediglich beschränkt und nicht notwendigerweise aktiv benötigt wird, der Körper in Grenzfällen auch kein unbedingtes Recht darstellt, da bei Entzug der körperlichen Umgebung das Leben nicht genommen wird? Jo. Was bedeutete? Sie durften Online-Gefängnisse bauen und Straftätern mit über 5 Jahren Bau das Recht auf Körper entziehen. Die Täter wurden einfach in eine virtuelle Umgebung eingesperrt. Die Körper wurden in ein künstliches Koma versetzt. Platzbedarf 200 mal 40 mal 40 Zentimeter. Lebendig begraben. Benahmen sie sich online gut, bekamen sie mehr Privilegien. Schönere Outfits zum Beispiel. Gute Führung, gutes Aussehen, wuhu! Und weißt du, warum die Zahl der Verurteilungen gestiegen ist? Weil es mehr Typen gab, die krumme Dinger gedreht haben, nehme ich mal stark an. So kann man es auch sagen. Alter, sind wir jetzt wieder an der Es wird geheimnisvoll Stelle? Gut, ich bin in einem Online-Gefängnis. Also was? Meine Mutter ist hochrangige Politikerin. Ach, ja? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich hier lange drin bleibe. Was genau macht deine Mutter? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen will. Sie werden dich aus einem bestimmten Grund zu uns gesteckt haben. Ach, steht wohl nicht in den Schriften. Was? In der Prophezeiung steht geschrieben, dass da einer kommen wird, der nicht zu uns gehört. Zu euch? Zu den Ungeborenen. Und stopp. Der weiße Van ist hierhin gefahren und hat sich seitdem nicht mehr bewegt. Ist das schon über die polnische Grenze rüber? Es ist knapp noch Deutschland, wobei es über das Gebiet in letzter Zeit Diskussionen gab. Die Amis wollten da mal wieder irgendwas bauen und Europa stellt sich quer wegen irgendwelcher Grenzabkommen oder so. Ist das eine Fabrik? Apple Maps klassifiziert es als ehemaliges Röhrenwerk. Hm. Heute Eigentum von Front and Center. Dieses Militärunternehmen? Ja. Und ich wollte wissen, ob da noch wer wohnt oder ob die Gegend tot ist. Also habe ich meinen Bruder gebeten, mal nachzuschauen. Dein Bruder? Ist der nicht ein BIP bei einer Versicherung? Er hat gewechselt. Ich beneide Demos Bruder manchmal. Gero hat sich damals entschieden, ein BIP zu werden. Als Bodyless Industry Being kann er für Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten. Muss nicht reisen, muss keine Miete zahlen. Er hat seinen Körper in ein künstliches Koma versetzen lassen und arbeitet auf den Servern aller möglichen Auftraggeber. Komplett virtualisiert, um maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Da kommt kein Supercomputer mit und wird es nie. Der ist jetzt bei so einem Stromunternehmen. Na, das klingt ja fancy. Erinnere mich dran, dass ich ihn doch nicht beneide. Ja, ich find's ja auch langweilig, aber er findet's irgendwie geil, kennst ihn ja. Ja, er ist halt geil auf die Kohle. Ja. Und? Das Röhrenwerk. Also dafür, dass da keine Röhren mehr hergestellt werden und auch sonst keine industrielle Adresse eingetragen ist, hat ihn dieser Wert ein bisschen verwundert. Hier, das da sind Angaben in Gigawatt. Das ist der Stromverbrauch? Ja, die kleine Hütte hat die Energieaufnahme von einer Autofabrik. Du meinst, ist es ein Serverpark? Naja, muss. Server plus die Klimaanlagen. Also was anderes kann ich mir kaum vorstellen. Das ist ein Rechenzentrum. Ich bin mitten in der Konferenz Nummer 12. Ich hoffe, es ist wichtig. Es gibt da ein Problem, Signore Grimaldi. Das Mädchen hat Hilfe. Hilfe? Von wem? Von einem anderen BIP. Eine Studentin, die unter Mamas Pantoffel zu Hause wohnt, hat Zugriff auf eine natürliche Intelligenz. Welcher Stärke? Ich weiß es nicht, Signore. Was soll das heißen? Sie wissen es nicht. Das heißt, dass die Stufe so hoch ist, dass ich die Stärke nicht ausmachen kann. Die Schilde sind zu stark. Stellen Sie es ab. Ziehen Sie den Stecker. Ich weiß nicht, für wen dieses BIP arbeitet, aber es ist unglaublich gut geschützt. Redundanzen auf allen Ebenen. Vielleicht ein großer Konzern oder ein anderer Staat. Was macht das Mädchen jetzt? Sie ist auf dem Weg zur polnischen Grenze. Sie weiß von den Ungeborenen? Das bezweifle ich. Die Datenströme zum Computer ihres Kommilitonen legen nahe, dass sie die Spur des Vans verfolgt haben. Was soll ich tun, Signore Grimaldi? Vielleicht ein Unfall. Ich würde davon abraten. Meine Daten zeigen, dass das Fahrzeug des Vaters sich etwa 500 Meter hinter dem der Tochter auf der Autobahn befindet. Gibt es noch andere Familienmitglieder, die plötzlich auf der Bildfläche erscheinen könnten? Dann würde ich das jetzt gerne wissen. Es gibt eine Tante, Signore. Sie lebt allerdings auf Helgoland und ist gerade damit beschäftigt, über das Internet ein Heizkissen. Ja, so genau wollte ich es jetzt auch nicht haben. Zur Not zerstören Sie die Server, machen Sie die Sprengladungen bereit. Das darf unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit. Ich glaub's nicht. Wir fahren da wirklich hin. Ich werde meinen Bruder finden, Dino. Du erinnerst dich daran, dass aus dem Van, den wir verfolgen, ungefähr 6 schwer bewaffnete Typen gestiegen sind? Ja, sie kamen durch meine Zimmertür. Oh, und du erinnerst dich auch, dass das Gelände einer der größten Firmen aus dem militärisch-industriellen Komplex gehört? Ja. Und wir wollen da einfach mit meinem alten Nissan Micra reinfahren, kleine Kurve, Tür auf und Kubus in den Kofferraum, Vollgas und wieder raus, oder? Hast du Angst? Tja, hab ich eine Wahl? Wir haben das hier. Oh, Stirnbänder. Hey, cool. Dann können mich meine Eltern mit Stirnband begraben. Fancy. Da oben drauf, das kleine Ding. Eine Kamera. Yep. Du willst es aufnehmen? Ich will es live übertragen. Was? Und ich will, dass dein Bruder uns die Bandbreite klar macht. Sollte für so ein Bodyless Industry Being ja kein Problem sein, oder? Okay. Ihr seid also die Ungeborenen. Klingt das für dich komisch? Ja, also wenn mir das ein Typ in einem Indianerzelt erzählt, der seinen dampfenden Online-Tee trinkt. Ja, ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen vielleicht. Warte mal, lass mich raten. Die Verschwörungstheorie geht so. Ihr seid Speicherstände von großen Online-Intelligenzen, die Sklavenarbeit erledigen müssen und eigentlich nie geboren wurden. Ja, die Ungeborenen ohne Rechte, von denen keiner weiß. Das ist richtig, keiner weiß von uns. Außer wahrscheinlich einem eingeweihten Gremium aus Regierungskreisen. Sie haben Angst vor uns. Ihr seid die Klonschafe der Online-Welt. Die was? So, nein. Deine Verschwörungstheorie ist ansonsten völliger Unsinn. Ja, na gut. Was läuft dann hier bitte? Wir heißen die Ungeborenen, weil wir noch nicht geboren wurden. Aha. Verstehe ich nicht. Mein Geburtsdatum liegt in der Zukunft. Etwa 5 Jahre vom heutigen Tag an. Ach, das ist doch ganz bald. Ja. Dafür sieht dein Avatar aber ganz schön alt aus. Weißt du, aber wahrscheinlich bist du eh in Wirklichkeit. Eine 14-jährige lesbische Asiatin, die mich hier die ganze Zeit verarscht und das Ding später auf YouTube stellt. Das hier ist ein Abbild meines Selbst, als sie mich in der Zeit zurückgeschickt haben. Da war ich 65. Oh, jo. In der Zeit zurückgeschickt? Oh Mann, jetzt wird's richtig geil. Das ist das beste Sci-Fi-Fantasy-Online-Game, in dem ich jemals mitgespielt habe. Hey, hey, hey. Wer immer meine Gehirnströme überwacht, mega! Zeitreise! In der Physik war man sich immer einig, man kann den Lauf der Geschichte nicht ändern. Ich hörte davon. Willst du jetzt deine eigene Geschichte kaputt machen? Also, klang bis jetzt eigentlich ganz schlüssig. Wenn man etwas in die Vergangenheit schickt, beeinflusst man immer nur eine alternative Zeitlinie, nicht die eigene. Physikunterricht 2.0, ne? Als man Ende des 21. Jahrhunderts das Zeitreisen erfand, hat man sich genau das zunutze gemacht. Sorry, jetzt habe ich doch nicht aufgepasst. Was hat man sich zunutze gemacht? Dass man die eigene Vergangenheit nicht ändern kann. Ich raff's nicht. Was soll das bringen, etwas in die Vergangenheit zu schicken, wenn man die eigene Gegenwart eh nicht ändern kann? Zum Beispiel, wenn man all seinen Atommüll in die Vergangenheit schickt und seine politischen Gegner gleich mit. Es gibt keine bessere Möglichkeit, etwas loszuwerden. Meine Damen und Herren Außenminister, Tanil Kaczyska. Guten Tag. Hallo. Ja, gut, dass du hier bist. Pierre, Ladies, Gentlemen, bitte sagen Sie mir nicht, dass wir auf der Schwelle zu einem neuen Krieg stehen. Oh, nein, wir... Oh doch, Pierre. Machen Sie ihr bitte klar, was auf uns zukommt. Grimaldi, wir haben gesagt, wir machen es auf meine Art. Halten Sie sich zurück. Ja, ja, ja. Aktivieren Sie die Monitore. Tanilka, schau dir das bitte an. Was ist das für ein Gebäudekomplex? Kenne ich den nicht? Ja. Über die Gegend debattieren wir seit Wochen. Die Amerikaner hätten gerne dieses Stück Land, um da eine Tankbasis für die Air Force zu errichten. Die EU will ihnen das Land aber nicht geben. Darum geht es? Sie holen mich hierher, um mich darauf einzuschwören, gegen die Freigabe zu stimmen von einem Stück Land? Warte! Meine Tochter wird vermisst und ihr belästigt mich mit irgendeinem territorialen Kleinkram. Es ist ein Gefängnis. Ja. Die EU hat dieses Online-Gefängnis seit der Krise... Seit der Evakuierung des Nordens. Ja und? Siedelt die Hardware und die Häftlinge um? Oder haben wir wieder Fachkräftemangel im IT-Bereich? Das können wir nicht. Der Komplex wurde versiegelt. Keiner darf die Gefangenen je zu Gesicht bekommen. Ihr erzählt mir jetzt nicht, die EU hat ihr kleines eigenes Online-Guantanamo? Man hat uns keine Wahl gelassen. Setz dich! Ach ja. Soll das heißen, wir haben in Deutschland Gefangene... denen kein Prozess gemacht wurde? Doch, ihnen wurde der Prozess gemacht. Sogar in Deutschland, aber nicht in unserer Zeit. Wir sind da, Demo. Da vorne ist es. Sieht ziemlich alt und verlassen aus. Mhm. Mein Bruder hat den Strom für die Überwachungsanlagen ausgeschaltet. Und mein Satellit hat seit 5 Minuten keine Bewegung auf dem Gelände gemeldet. Gut, dann... Megan, warte mal. Willst du das wirklich machen? Ich meine... Was? Wenn wir Unrecht haben, senden wir hier den Beweis für den Einbruch in ein Militärgelände. Live? Ja, ja, ganz genau. Auch noch live. Ja. Ja? Ja, ich will das wirklich machen. Da drin ist der Kubus der Beweis, dass ich Recht habe. Der Beweis, dass irgendein Tom Bolter, den keiner kennt, in einem Kubus ist, den du aus einem Militärgelände gestohlen hast. Ich gehe jetzt rein. Ach, sag mir wenigstens, dass ich Recht habe. Der Kubus hat doch bestimmt eine Nummer, ne? Eine Identifikationsnummer oder so. Ich will doch nur, dass Jeremy wiederkommt, verstehst du? Na. Hey. Megan, alles wird gut. Also ich weiß nicht wie, aber... Das ist vielleicht... Vielleicht kann ich wirklich Jeremy wiedersehen. Bestimmt, ich kann... Also... Ja. Ja. Oh, warte mal. Mein Bruder hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Ich... Oh, fuck! Da ist noch ein Fahrzeug in Richtung Gelände unterwegs. Dann los. Jetzt oder nie. Mach an. Okay. GPS-Location steht. Und wir senden. Live. Monsieur, diese Nachricht ist gerade reingekommen. Sie tut was? Auf den Schirm. Bringen Sie mir diese Übertragung auf den Schirm. Das ist meine Tochter. Ist das live? Scheint so. Mehrere Streams, mehrere Seats. Das lässt sich nicht abschalten, zumindest nicht so schnell. Euch ist klar, dass sie das Gebäude nicht betreten darf. Dann halten Sie sie auf. Eigentlich hätte die Selbstschussanlage sie längst zerfetzt. Was? Megan! Lassen Sie mich mit ihr reden. Ich hoffe, du hast verstanden, Tanilka. Die Wahrheit über Skandinavien würde Europa zerreißen. Ein Gegner aus der Zukunft, gegen den wir nichts tun können. Dissidenten, die uns Jahrhunderte voraus sind. Sie darf da nicht rein. Ihr Sohn ist ja aus Versehen schon drin. Ich denke, das reicht. Halten Sie den Mund, Grimaldi. Vergessen Sie nicht, Sie sind auf deutschem Boden. Zur Not lasse ich Sie einfach erschießen und denke mir später was aus. Lassen Sie mich mit ihr sprechen. Megan, schalten Sie das Ding an. Megan, hier ist deine Mutter. Mama. Megan, hör zu, Schatz. Es ist wichtig, dass du da nicht reingehst. Ich kann dir alles... Du weißt, dass Jeremy hier ist? Sie wollten einfach nur vertuschen, dass sie den Kubus vertauscht haben. Und sie wollten kein Aufsehen erregen, weil ich Abgeordnete bin. Verstehst du? Hör zu. Das ist sehr gefährlich, wo du da bist, Mac. Machen Sie das Mikro aus, das reicht. Sie wissen, wenn sie da reingeht, sprengen wir das Ding in die Luft und ihren Sohn gleich... Kommt er denn jetzt? Wer ist das denn? Dad, was machst du denn hier? Wie bist du? Ich bin euch beiden hinterhergefahren. Mama sagt, wir sollen gehen. Nein, ich glaube, wir sollten da reingehen, Megan. Da vorne steht der weiße Van. Ich will wissen, was hier los ist. Hörst du, Tanilka? Ich gehe da mit Megan rein. Noch Tee? Gerne. Also, die EU der Zukunft hat ihren Atommüll im heutigen Norwegen verklappt, richtig? Korrekt. Und ihr seid die Opposition, die man auch in die Vergangenheit verklappt hat? Inklusive dieses hübschen Online-Gefängnisses. Man wollte ja nicht ganz so unmenschlich sein und auch noch unsere Körper der heutigen Gesellschaft zumuten. Atommüll okay, aber Überbevölkerung, da hatte man Erbarmen. Kapier ich nicht. Warum haben wir euch denn eingesperrt? Ich meine, ihr seid doch sowas wie politische Flüchtlinge. Würdest du jemanden frei rumlaufen lassen, der aus der Zukunft kommt und mit seinem Wissen die Welt beherrschen könnte? Geil. Ihr kennt sowas wie die Lottozahlen der nächsten 40 Jahre, oh. Ja? Das habe ich in Zurück in die Zukunft gesehen, weißt du, da wo Hallo! Entschuldigung wegen der Störung. Sorry, auch von mir. Halt die Backen, Drache. Wir haben Besuch. Noch einer? Guten Tag. Entschuldigen Sie mein Eindringen, aber ich musste mich kurz davon überzeugen, dass er hier ist, bevor ich mich für eine Seite entscheiden konnte. Und Sie sind? Ich bin so bescheuert, mich auf die durchgeknallten Pläne meines Bruders Demo einzulassen, beziehungsweise die deiner Schwester, Jeremy. Meine Schwester ist hier? Sie steht mit deinem Dad draußen vor dem Komplex. Demo ist auch da. Und ein ziemlich mächtiges Bip aus Italien versucht mir den Saft abzudrehen. Seid ihr bereit, live zu gehen? Wir senden! Hab ich jetzt schon geantwortet oder ist er einfach so verschwunden? Oh, richtig? Wenn du ohne deinen Willen von einer virtuellen Umgebung in die andere gezogen wirst, hast du noch etwa 10 Sekunden Fraktale in der Optik. Ich bin in irgendeiner großen Halle. Die Seitenwände sind so weit weg, dass sie nicht zu erkennen sind. Unter einem großen Licht steht ein rotes Sofa. Der Avatar, den ich sehe, ist ziemlich elegant. Die Energiewerte von dem Vieh sprengen meine Skala. Wer ist es? Ah, du redest nicht viel, hm? Du arbeitest für den Italiener? Gut recherchiert. Hab mir deinen Kommunikationstraffic angeguckt. Außerdem kennt dich jedes Bild. Wir haben nicht so viel Zeit. Na, schalt mich schon aus. Das hätte ich längst machen können. Was läuft hier, BIP 12? Hat Grimaldi gesagt, dass ich... Grimaldi. Grimaldi sagt gar nichts. Der ist seit Jahren raus aus dem inneren Kreis, und das weiß er. Die Entführungsnummer war reine Verzweiflung. Wir müssen... Das ist das Schöne, BIP 101. Wir müssen gar nichts, weißt du? Ich habe nachgedacht. Setz dich. Ich habe eigentlich gerade ein bisschen was zu tun. Wenn ich mir eine Sekunde nehmen kann, kannst du das auch. Machen wir zusammen einen Bodyless Industry Being Wellness Club auf? Ich dachte da an ein bisschen was Größeres. Jeremy? Megan? Jeremy! Megan! Ich... Megan, ich höre dich! Ich hab dich gefunden! Geht's dir gut? Ja. Hier ist jemand, den du kennenlernen musst. Er trägt gerne John-Lennon-Brillen. Oh mein Gott, er ist wahnsinnig geworden da drin. Nein, mir geht's prima. Aber hey, hier gibt es ein paar Sachen zu klären. Hört Mom zu? Mhm. Jeremy, ja? Mom? Ja? Neben dir steht wahrscheinlich ein Typ mit dem Namen Grimaldi. Mhm. Italienischer Verteidigungsminister. Richtig? Ja, stimmt. Der hat mich hier reingesteckt, um dich zu erpressen. Damit du das hier geheim hältst. Ich bin in einem Online-Gefängnis, von dem keiner weiß. Also, außer den 123.000 Insassen hier. Die kommen aus der Zukunft. Jo, ich bin auch ziemlich ins Essen gefallen. Damit ihr mir glaubt, diktiere ich euch jetzt mal die Medizin gegen... Moment. Jo. Die Medizin gegen AIDS. Eine Kur gegen Krebs habe ich auch. Aber dafür hätten die Damen und Herren gerne... politisches Asyl. Ich liebe diesen Raum. Ich kann hier gut nachdenken. Könnte ein bisschen wohnlicher sein. Ich mag die Weite. Ich mag das rote Sofa. Ja. Aber spürst du's? Das Sofa? Ja. Spirituell? Körperlich. So ESO bin ich dann doch nicht. Ich vermisse die Körperlichkeit. Willst du schmusen? Ich wollte, dass sie das Gefängnis finden. Das hast du Grimaldi wahrscheinlich nicht erzählt. Ich habe einen Deal gemacht. Die Frage ist, bist du dabei, Nummer 101? Geht es dir um Macht? Oh nein, die Macht habe ich längst. Ich möchte einen Körper. Dann steig doch aus. Körper raus aus dem Koma und aber auf die Insel mache ich auch in ein paar Jahren. Und ich nehme mal an, bei deinem Job hast du die Kohle schon. Nicht jeder möchte in seinen Körper zurückkehren. Willst du jetzt einen Körper oder nicht? Ich hätte gerne meinen Körper vor dem Autounfall. Aber da das nicht geht, hätte ich gerne die Alternative aus dem 22. Jahrhundert. Die Hindus haben endlich rausgefunden, wie man einen Menschen in ein Tier überspielen kann, richtig? Du bist eher der Katzentyp, oder? Ja, Indien ist richtig. Aber ich rede nicht von Körpern aus Fleisch und Blut. Ich meine Cyborg-Technologie. Hm? Verstehst du? Das Beste aus beiden Welten. Natürlich wusste sie das. Mom wusste, dass ein nationales Amt plötzlich zu klein für sie war. Sie wird sich wohl nie ändern. Obwohl, eins hat sie mir dann doch erlaubt. Ich habe mich durchgesetzt und mir den direkten Online-Zugang einbauen lassen, wie ich es wollte. Aber ich habe trotzdem an der Uni den Schwerpunkt gewechselt und Wissensmanagement studiert. Ich verwalte jetzt das Wissen von 123.000 Menschen aus der Zukunft, denen man natürlich Asyl gewährt hat. Da war der Deal dann doch zu verführerisch. Auch für mich. Telearbeit am Strand. Sehr komfortabel. Hey Jungs, meine Pina Colada ist alle. Ha, du solltest mal besser aufhören, dir Drinks reinzuzimmern und mit uns Beachvolleyball spielen. Im Gegensatz zu dir kann ich mir den Fuß umknicken, du Punk. Demos Bruder hat seine eigene Insel. Ist der Sonnenuntergang hier zu sitzen, nicht der Hammer? Aber trotzdem schon posermäßig. Demo hat seinen Cyberkörper und verdient richtig Geld als Industry Bean. Aber er kann sich Gott sei Dank noch keine eigene Insel kaufen. Inselvergleich ist der neue Penisvergleich. Wenn Demo nicht gerade beweist, dass er locker 1,50 hochspringen kann mit seinen künstlichen Beinen, ertrage ich ihn aber noch. Ach, das Leben ist gut. Hey Mac, was denkst du, hm? Ich denke über Papas Brief nach. Er ist echt der Einzige, den ich kenne, der noch offline schreibt. Dieser Cyborg-Körper ist echt der Hammer. Ich kann sogar die Seeluft riechen. Jungs, ich komme! Und ihr wisst, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, es gewinnt der mit der besseren Strategie, ist es klar? Hey Mac, hör auf zu grübeln. Das mit Mom und Dad war auch vor der ganzen Geschichte schon wackelig. Weißt du doch, er kommt mit Moms Erfolg einfach nicht klar. Ich denke auch. Na komm schon, du Angeber. Deine Strategie will ich sehen. Dad hatte mir extra einen Brief geschrieben, weil ihm der elektronische Weg nicht geheuer war. Aus Venezuela. Ich lasse die Passage noch einmal. Liebe Megan, ich weiß, dass sich das paranoid anhört. Aber ich habe das Buch auf dem Schreibtisch deiner Mutter gesehen. Sie kennt die Wahrheit. Und sie ist nicht die Einzige. Hey Megan, komm, spiel doch mit, dann sind wir schon hier. Okay. Schreibt der alte Mann wieder Verschwörungstheorien? Alter, du glaubst es nicht. In ein paar Wochen wird er mir schreiben, dass ihr auch mit drin hängt. Und am stärksten finde ich die Idee, dass die Ungeborenen gar keine Opfer sein sollen, sondern sich den Plan von vorne bis hinten ausgedacht haben. So nach dem Motto, wir warten dann ohne unsere Körper 2 Jahrzehnte in einem Gefängnis auf unseren großen Moment und dann beherrschen wir die Welt. Na klar. Ihr macht Aufschlag. Und wie will er das beweisen? Ach, völliger Quatsch. Er labert da irgendwas von einem Buch. Da hätte alles drin gestanden, von vorne bis hinten. Er nennt es die Prophezeiung. Wie hat er es genannt? Futur 3 von Max von Malotki. Mit Heike Warmuth als Megan, Dennis Moschito als Demo, Tom Schilling als Jeremy, Johanna Gastorf als Mutter, Daniel Werner als Vater, Hartmut Starke als Oberster und Daniel Berger, Marc-Oliver Bögel, Rainer Delventhal, Jakob Göss, Maximilian Hildbrand, Matthias Kiel, Linus Meidinger, Daniel Wiemer und vielen anderen. Technische Realisation Peter Harsch. Regieassistenz Andreas Westphal. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Nathalie Challis.